zur Unterstützung des offenen Briefes der Teilnehmer der gemeinsamen Sitzung der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK an die USA nahm am 22. Juni Ibrahim Manto, Mitglied des Vertrauenskomitees der Demokratischen Volkspartei Nigerias und Vorsitzender der Nigerianisch-Koreanischen Freundschaftsgesellschaft, eine Stellung.